Erster deshalb, meine geliebten Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, bleibt fest im Glauben an den Herrn, da ihr meine Freude und mein Stolz seid. Zweiter, ich bitte Euodia und Syntyche eindringlich darum, dass sie ihren Streit beenden und im Herrn wieder eine gemeinsame Meinung finden. Dritter, auch dich, mein treuer Mitarbeiter, bitte ich, diesen Frauen zu helfen, weil sie gemeinsam mit mir, Clemens und den anderen für die gute Nachricht gekämpft haben. Vierter, freut euch immerzu im Herrn, und ich sage es noch einmal ganz deutlich, seid voller Freude. Fünfter, alle Menschen sollen eure Freundlichkeit und Güte bemerken, denn der Herr ist nahe und kommt bald. Sechster, macht euch um nichts Sorgen, sondern bringt alle eure Anliegen im Gebet vor Gott und dankt ihm dabei für alles. Siebter, dann wird der Friede Gottes, den kein Mensch vollständig verstehen kann, eure Herzen und Gedanken in Jesus Christus beschützen. Achter, schließlich, meine Geschwister, sollt ihr über alles nachdenken, was wahr, gerecht, rein, liebenswert und lobenswert ist. Neunter, tut das, was ihr von mir gelernt, gehört und an mir gesehen habt, damit der Gott des Friedens immer mit euch ist. Zehnter, ich habe mich im Herrn sehr gefreut, dass ihr euch wieder um mich gekümmert habt, obwohl euch vorher nur die Gelegenheit dazu fehlte. Elfter, ich sage das nicht, weil ich Not leide, denn ich habe inzwischen gelernt, in jeder Lebenslage mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Zwölfter, ich weiß, wie es ist, arm zu sein oder im Überfluss zu leben, da ich mit Hunger und Sättigung gleichermaßen vertraut bin. Dreizehnter, ich kann alles schaffen, weil Christus mir die Kraft gibt, die ich für jede Situation brauche. Vierzehnter, trotzdem war es sehr edel von euch, dass ihr mir in meiner schwierigen Lage geholfen und an meiner Not teilgenommen habt. Fünfzehnter, ihr in Philippi wisst selbst, dass am Anfang meiner Missionsreise keine andere Gemeinde außer euch meine Arbeit finanziell unterstützt hat. Sechzehnter, sogar als ich in Thessalonich war, habt ihr mir mehr als einmal das geschickt, was ich für meinen Lebensunterhalt benötigte. Siebzehnter, es geht mir dabei nicht um das Geschenk selbst, sondern ich wünsche mir, dass dieser Einsatz für euch zu einem geistlichen Gewinn wird. Achtzehnter, ich habe jetzt alles erhalten und besitze mehr als genug, seit Epaphroditus mir eure Gaben gebracht hat, die Gott wie ein angenehmes Opfer gefallen. Neunzehnter, mein Gott wird euch alles geben, was ihr braucht, weil er durch Jesus Christus einen unendlichen Reichtum in seiner Herrlichkeit besitzt. Zwanzigster, Gott, unserem Vater, gehört die Ehre für immer und in alle Ewigkeit. Amen. 21. Grüßt alle Gläubigen in Jesus Christus von mir, und auch die Brüder, die bei mir sind, lassen euch herzlich grüßen. 22. Alle Christen hier grüßen euch, besonders diejenigen, die im Dienst des Kaisers stehen. 23. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist.